Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 8, 878, an Schiller. Gestern hörte ich, dass Sie die vorjährige Idee einer Abendgesellschaft sonnabends nach der Komödie einzuleiten, wieder aufgenommen und vergaß, Sie darüber zu fragen. Sagen Sie mir doch, wie weit Sie damit gekommen sind. Ich vernehme, dass durchlaucht der Herzog etwas Ähnliches vorhaben und wünschte, dass beide Plane sich begegneten und nicht aufhüben. Wohl zu leben wünschend, Weimar, am 13. Januar 1803, G.